Good morning, our wonderful friends of the devotional group. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde der Andachtsgruppe. What do you guys think? You want to keep going in John? Was denkt ihr, Leute? Wollt ihr mit Johannes weiterfahren? Well, I do. Ich will. So I keep going. Also mache ich weiter. So we talked about this important lesson that Jesus gave the disciples about not troubling their hearts. Wir sprachen über diese wichtigen Lektionen, die Jesus seinen Jüngern erteilte, ihre Herzen nicht zu beunruhigen. You know, and then there is another interesting conversation between Jesus and the disciples, but mainly between him and Thomas. Dann kommt ein weiteres interessantes Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, vor allem zwischen ihm und Thomas. Because you know the context, Jesus said, I am going. Du kennst den Inhalt. Jesus sagt, ich gehe weg. You know, and then Thomas said to him. Und dann sagt Thomas zu ihm. In verse 5, Master, we don't know where you're going, so how could we know the way there? In Johannes 14:5, Meister, wir wissen nicht, wohin du gehst, also wie könnten wir den Weg dorthin kennen? You know, we know the very famous verse in verse 6. Wir kennen den sehr bekannten Vers in Johannes 14:6. You know, I think every Christian has memorized that verse. Ich denke, dass jeder Christ sich diesen Vers eingeprägt hat. You know, Jesus said, I'm the way, I'm the truth and I'm the life. Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. And then he says, nobody comes to the Father only through me. Dann sagt er, niemand kommt zum Vater denn durch mich. And Jesus actually tells them that to know the To know me is also to know the Father. Und Jesus sagt ihnen, wer mich kennt, kennt auch meinen Vater. You know, and then Philip enters into the conversation. Remember, Jesus is still together, all 12 disciples having the Passover. Dann kommt Philippus in das Gespräch. Erinnere dich, Jesus ist immer noch zusammen mit all seinen Jüngern. Sie nehmen das Abendmahl. It's all the same conversation and foot washing. It's all the same scenario. Es ist immer das gleiche Gespräch, die Fußwaschung. Es ist alles das gleiche Szenario. So Philip enters into the conversation and says, Lord, show us the Father. That's verse 8. And then we will be all, that will be all what we need. Philippus kommt in das Gespräch und sagt im Vers 8, Herr, zeige uns den Vater und das wird alles sein, was wir brauchen. Then comes a key statement out of the mouth of Jesus. Dann kam eine wichtige Aussage aus dem Mund von Jesus. You know, for me, it's almost like I hear almost like a shock in the voice of Jesus. Für mich ist es so, dass ich in der Stimme Jesu fast so etwas wie einen Schock höre. Jesus replied, Philip, I've been with you all this time and you still don't know who I am. Jesus antwortete, Philippus, ich bin schon die ganze Zeit bei dir und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Why is this a key phrase? Warum ist dies eine Schlüsselaussage? Because for 3.5 years Jesus and the disciples walked together. Weil während 3.5 Jahren Jesus und seine Jünger zusammen unterwegs waren. What is one of the very first things that Jesus taught his disciples? Was war eines der allerersten Dinge, die Jesus den Jüngern lernte? Who can tell? Wer kann es mir sagen? One of the first things Jesus talked to his disciples about was the Father. Eines der ersten Dinge, über die Jesus mit seinen Jüngern sprach, war über seinen Vater. You know, pray this way, our Father in heaven. Betet so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Which was a shock in the culture because it was blasphemy. Was in der Kultur ein Schock war, denn es war Gotteslästerung. Because you were not allowed to address God as a Father. He was too holy, too distant. Es war dir nicht erlaubt, Gott als Vater anzusprechen. Er war zu heilig, zu distanziert. But in one of the first conversations, Jesus not only talks to them about prayer and connects it to the Father. Aber in einer der ersten Konversationen spricht Jesus nicht nur über Gebet und darüber mit dem Vater verbunden zu sein. He also talks to them about provision and says it's connected to the Father. Er spricht mit ihnen auch über Versorgung und sagt, dass die Versorgung mit dem Vater verbunden ist. He says, "Oh you unbelieving guys, your Father in heaven takes good care of you." Er sagt, oh, ihr Ungläubigen, euer Vater im Himmel kümmert sich gut um euch. And as you go through the life of Jesus, he several times talks about the Father. Wenn du durch das Leben von Jesus gehst, spricht er mehrere Male über den Vater. You know that him and the Father are one. Der himmlische Vater und ich sind eins. If you who are bad fathers give good things to your children, how much more your Father in heaven? Wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? He told the story of the prodigal son and the extravagantly loving father. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn und vom über alle Maßen liebenden Vater. So think with me. Also überlege mit mir. Jesus does not only come on the earth to bring salvation. Jesus kam nicht nur auf die Erde, um Erlösung zu bringen. Or to destroy the works of the devil. Oder um die Werke des Teufels zu zerstören. Or to set the captives free and heal the sick. Oder um die Gefangenen freizusetzen und die Kranken zu heilen. He came for many reasons. Er kam aus vielen Gründen. One of the reasons was to show the Father to the people. Einer der Gründe war, den Menschen den Vater zu zeigen. Think. Überlege. 3.5 years. Jesus shows the Father. 3.5 Jahre lang zeigte Jesus den Vater. And after 3.5 years, Philip says, "Show me the Father." Und nach 3.5 Jahren sagte Philippus, zeig mir den Vater. You know, no wonder Jesus is like frustrated. Kein Wunder, dass Jesus irgendwie frustriert ist. You know, when Philip says, "Show me the Father," Jesus does not answer, "I've been with you 3.5 years and you don't know the Father." Als Philippus Jesus fragte, zeige mir den Vater, sagte Jesus nicht, ich war mit euch 3.5 Jahre lang zusammen und du kennst den Vater nicht. He says, "So long have I been with you and you do not know me." Er sagte, ich bin schon die ganze Zeit bei dir und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. People, I hope with all of my heart that you can grab this lesson of Jesus. Leute, ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr diese Lektion von Jesus ergreifen könnt. If you don't truly know Jesus, you do not truly know the Father. Wenn du nicht wirklich Jesus kennst, dann kennst du nicht wirklich den Vater. I get very frustrated when people simply say, "Hey, connect yourself to your Creator." Ich werde sehr frustriert, wenn Leute sagen, hey, verbinde mich dich mit deinem Schöpfer. Or connect yourself with God. Oder verbinde dich mit Gott. Or just come to God, he loves you. Oder einfach komm zu Gott, er liebt dich. That's a lie. Das ist eine Lüge. You cannot just come to God. You are sinful, God is holy and you will be killed. Du kannst nicht einfach zu Gott kommen, du bist sündig, Gott ist heilig und du wirst sterben. I'm not talking about you as sinful. I'm talking about people who are not saved. Ich spreche nicht darüber, dass du ein Sünder bist. Ich spreche von Menschen, die nicht gerettet sind. Jesus said, "I'm the only way," and then people said, "Just come to God." Jesus sagte, ich bin der einzige Weg und dann sagen Menschen, komm einfach zu Gott. Just talk to God and come directly to him. Sprich einfach mit Gott und komm direkt zu ihm. You can't. Das kannst du nicht. The only one way is you have to connect through Jesus. Der einzige Weg ist, dass du dich mit und durch Jesus verbinden musst. And the second thing is you have to really get to know Jesus well. Und das zweite ist, du musst Jesus wirklich gut kennen. And this is what Jesus confronted them. He says, "Look, you don't even know me yet." Und genau damit hat Jesus die Jünger konfrontiert. Ihr kennt mich noch gar nicht. You know how many people know God through the Old Testament, through the Scriptures or through the Old Covenant? Wie viele Menschen kennen Gott durch das Alte Testament, durch die Schriften oder durch den Alten Bund? If you are that kind of person, Jesus is saying to you, "You don't even know me, nor do you know the Father." Wenn du diese Art von Person bist, sagt Jesus zu dir, du kennst mich nicht einmal und du kennst auch den Vater nicht. There is absolutely no shortcut. Es gibt absolut keine Abkürzung. Look what Jesus replied to Philip. Schau, was Jesus Philippus antwortete. After he said, "I've been with you so long and you don't even know who I am." Nachdem er gesagt hatte, ich war die ganze Zeit bei dir und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Jesus says, "How could you ask me to show you the Father?" Jesus sagte, wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? For anyone who's looked at me has seen the Father. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Philippus looked at Jesus for 3.5 years, yet did not see the Father. That's a shocking statement. Philippus schaute 3.5 Jahre lang Jesus an und dennoch hat er den Vater nicht gesehen. Das ist eine schockierende Aussage. Do you know why? Weißt du warum? Because to see the Father and to really see the Father are two different things. Den Vater zu sehen und wirklich den Vater zu sehen sind zwei verschiedene Dinge. Do you know, if we truly have seen the Father, seen for who he really is. Wenn wir wahrhaftig den Vater gesehen haben, gesehen, wer er wirklich ist. You know, to really learn to look at him, stare at him and learn from him. Wirklich zu lernen, ihn anzuschauen, ihn zu beobachten und von ihm zu lernen. Our relationship with God is very different. Unsere Beziehung mit Gott ist ganz anders. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.